Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Meine Krankheit ist mir peinlich. Leidet ihr momentan an einer Krankheit, die euch peinlich ist, wegen der ihr euch schämt, wegen der ihr vielleicht gar nicht gern unter Menschen geht, nicht auf die Straße geht oder vielleicht sogar euren ganz persönlichen und privaten Umfeld davon gar nichts erzählt? Oder hattet ihr mal eine solche Krankheit und habt sie vielleicht überwunden und mögt darüber erzählen? Also meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt, 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Der erste Anruf heute Nacht, das ist der Andreas und Andreas ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Andreas. Ich mag dir erstmal ganz herzlich sagen, wie cool ich deine Sendung halt finde. Dankeschön. Und, ich komme aus dem Raum Frankfurt und bei uns hast du den Spitznamen der Nachtfalke. Aha, ja, den habe ich hier auch. Ja? Nicht nur in Frankfurt. Ja, okay. Und ich rufe an. Du hast eine Krankheit, die dir peinlich ist? Ja, die ist mir extrem peinlich. Die beeinflusst halt auch mein Umfeld, wie du schon gesagt hast, und halt auch meinen persönlichen Werdegang teilweise. Und das ist halt Zahnarztangst. Also das nennt sich auch Dentalphobie. Mhm. Und das ist, ich meine, grundsätzlich hat jede Angst, zum Zahnarzt zu gehen. Ich wollte gerade sagen, so ganz ungewöhnlich ist das ja noch gar nicht. Ja, genau. Aber bei mir ist es halt ziemlich extrem. Also ich habe das mal auf den Stuhl geschafft halt. Es wirkt sich dann halt in Schweißausbrüchen und in unkontrollierbaren Reaktionen und in... Also du kommst, du gehst in eine Zahnarztpraxis rein, wagst dich nehmen wir mal den Fall an, wagst dich sogar auf den Stuhl und dann kollabierst du fast, oder wie? Ja, ich bin also schon zweimal in Ohnmacht gefallen. Mhm. Und dann haben sie mich wieder mit Riesalz alt fit gemacht. mit Riesalz? Ja. Und ich habe gesagt, ich war 7 bis 8 Jahre nicht mehr beim Zahnarzt gewesen. Aber ich habe jetzt nochmal nachgerechnet, das sind jetzt 10 Jahre. Sind das seit 10 Jahren nicht mehr beim Zahnarzt gewesen? Ja. Wie sieht es denn dann in deinem Mund aus? Also mein Mund sieht es so aus, kann man sagen, es ist ein Polytrauma. Ein Polytrauma. Das heißt, es fault... Du hast viele Karies und so weiter. Ja, genau. Also ich putze mir noch die Zähne teilweise an den Stellen, wo es halt nicht so weh tut. Mhm. Aber das ist ja Wahnsinn. Du hast wirklich permanent Schmerzen im Mund? Also die Schmerzphase, sagt man so, die habe ich schon teilweise überstanden, weil halt schon fast alle Zähne abgeschwommen sind. Das ist ja Wahnsinn. Nerven, ja. Und selbst das kann dich nicht dazu animieren, zu sagen, ah, komm, ich beiß auf die Zähne im wahrsten Sinne des Wortes und geh da mal hin zum Zahnarzt. Nee, also... Du lässt lieber den Mund verfaulen quasi, als dass du zum Zahnarzt gehst. Ja, genau. So kann man das sagen. Nennst du das nur so, Dentalphobie, oder ist das ein Krankheitsbild? Nee, ist kein Krankheitsbild. Das ist ein Krankheitsbild, Dentalphobie. Und ich bin da drauf gekommen, ich habe bei euch im Sender eine kleine Reportage drüber gesehen, ich bin mir nicht so sicher. Mhm. Zahnarztangst halt, und man sagt halt, 10% unserer Bevölkerung leidet in etwa darunter. Oder manche wissen es halt auch gar nicht. Jetzt habe ich gerade gesagt, du bist 26 Jahre alt. Mhm. Warst seit 10 Jahren nicht mehr beim Zahnarzt. Mhm. Wie viel Mal warst du denn überhaupt in deinem Leben schon mal beim Zahnarzt? 10 Mal. Gut, das ist jetzt halt, wie weit ich mich also an die Kindheit zurückerinnern kann. Ne? War das denn als Kind auch schon so, dass du mit Bibbern dahin gegangen bist? Oder gab es mal angstfreie Zeiten? Das hat sich halt in der Kindheit so ergeben. Mhm. Es war halt ein Zahnarzt, der ging ziemlich grob mit mir um. Mhm. Und damals habe ich das halt als irgendwie noch überstanden. So. Ja. Aber wie ich dann im späteren Leben so zu den Untersuchungen gegangen bin, kam diese Angst, als ich konnte das nicht, das ist halt unbegreiflich irgendwie. Ich hatte halt Angst vor diesem Schmerz, den er mir vielleicht halt zufügt. Mhm. Oder vielleicht halt auch in meinen Mund zieht und sagt, was eine Katastrophe, oh Gott. Naja, damals ging es ja vielleicht noch. Ist es denn überhaupt mal dazu gekommen? Ist mal gebohrt worden oder hat man dir mal einen Zahn gezogen oder kennst du das gar nicht vor lauter Angst? Man hat mir früher Zähne gezogen halt. Ich hatte, und das Letzte, was ich gemacht habe, war eine Wurzelbehandlung halt. Vor 10 Jahren? Ja, genau. Und das war dann Sense seitdem. Jetzt stelle ich mir, du bist ein sympathischer Typ, so akustisch. Ja. Aber ehrlich gesagt, nichts für ungut, ehrlich gesagt möchte ich dich gar nicht lachen sehen. Sieht man das nicht alles, wie es schafft? Ja, also als Betroffener passt man halt auch seine Mimik halt dementsprechend an. Ne? Mhm. Man lernt es so quasi, wenn man laut lacht oder so, hält man die Hand so vor den Mund. Also Lachen ist ein Problem. Das heißt, da hältst du dir schon mal die Hand vor den Mund. Du kannst gar nicht frei irgendwann mal von Herzen mit in einer Gruppe lachen. Ja. Wie ist es mit dem Essen? Man kann dann da auch gar nicht richtig essen, mal einen knackigen Apfel reinbeißen und sowas. Nee, also die Ernährung, die wird halt dementsprechend halt auch angepasst. Ich sag mal so, McDonald's ist da so genau das Ideal eigentlich, obwohl ich es höchstens einmal in der Woche esse. Diese weiche Pampe, ne? Genau, weich. Mhm. Also, oder so die Kruste vom Brot oder so die Kruste von der Pizza manchmal, das bleibt dann da immer links liegen, ne? So, drittes Stichwort. Wer küsst dich noch mit einem solchen Mund? Meine Freundin, ja. Du hast eine Freundin? Ich bin glücklich, seit 7 Jahren. Und die macht das mit und die küsst dich richtig, also so zungenkussmäßig? Ja. Bah, oder? Ist das nicht eklig? Ist das nicht selbst peinlich, wenn sie dir deine Faulstellen da mit der Zunge liebkost? Ja, schon. Also wie gesagt, das beeinflusst halt auch ziemlich dein Umfeld und entwickelst dann halt so gewisse Techniken oder... Abgesehen von einem ganz anderen Ding noch. Ich habe ja die absolute Phobie vom Mundgeruch. Ich könnte laufen gehen, wenn ich mitbekomme, dass Leute Mundgeruch haben, und ich setze immer alles dran, dass ich keinen Mundgeruch habe. Nun hast du ja eigentlich permanent Mundgeruch, ne? Also diese Phase ist schon vorbei. Also ich putze mir schon 3-mal am Tag die Zähne und ich spüle halt auch immer mit Kamille und so weiter. Mhm. Ich bin halt Krankenpfleger vom Beruf. Ach, du bist doch nur Krankenpfleger vom Beruf? Ja. Ach du je. Haut sich aus den Socken, ne? Das hab ich auch. Hat ja noch nie ein Kollege von dir oder ein Arzt gesagt, ja Mensch, machen Sie mal was, Herr Andreas, so können Sie nicht hier an meine Patienten rangehen. Also früher in der Ausbildung war es halt auch schon so gewesen, dass das ein oder andere Mal ins Personalbüro gerufen wurde, denn was meinen Krankenstand halt dementsprechend betrifft, ne? So, und in der Ausbildung war es halt auch so, ich war damals Jugendvertreter halt gewesen. Man hält ja halt dann auch Sitzungen ab oder berichtet dann vor den Kollegen oder so, und das hat man dann halt auch immer vermieden, ne? Dass man halt vor einer größeren Gruppe spricht oder so. Oder also ich höre schon, es ist rundherum alles problematisch bei dir. Du musst 1000 Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, damit man das nicht so mitbekommt und dass du dich verstecken kannst. Ja, natürlich. Nun bist du ein klardenkender, intelligenter junger Mann von 26 Jahren alt, der auch noch Krankenpfleger ist vom Beruf. Bist du denn so mental nicht schon so weit, dass du selbst sagst, ich muss jetzt was verändern? Abgesehen davon, dass du deine Gesundheit ja auch ruinierst mit dieser Pumpkost, die du da in dich hineinstopfst. Ja gut, also ich achte da schon drauf, also auf die Ernährung, dass es nicht, es ist zwar teilweise weich, aber... Na gut, aber du weißt auch, dass ein faulender Zahn im Mund auch üble Auswirkungen auf den ganzen Körper haben können. Ja, natürlich, da habe ich schon 2 Vereiterungen gehabt, die habe ich so überstanden, ne? Die habe ich mir selbst kuriert, ja, sozusagen. Wie hast du das gemacht? Mit diversen Hilfsmitteln halt von der Arbeit, ja, oder mit diesem sogenannten Zahnarztkoks kann man halt auch viel machen, ne? Das ist diese Creme, wenn man sobald die auf die Schleimhaut halt trifft, betäubt es dann halt. Aber die betäubt nur, die löst das Übel ja letztendlich nicht. Ja, ja. Warum machst du nichts, Andreas? Warum nicht? Warum gehst du nicht so... gemacht. Im Dezember letzten Jahres war der Schmerz halt so weit, dass ich halt in die Zahn- und Mundklinik gerannt bin und hab dann halt dann auch einen Ansprechpartner da gefunden. Ursprünglich bin ich auf Hilfe gestoßen, das will ich noch an dieser Stelle erwähnen, auf die Internetadresse www.zahnarztangst.de. Da findet man Kontaktadressen an Ärzte, an die man sich wenden kann. Aber es hat bei dir... war halt keiner hier in der Umgebung. Ja. Weil wenn du so weitermachst, bist du vielleicht krank in absehbarer Zeit. Oder mit Sicherheit vielleicht so. Mit Sicherheit krank. Und du wirst einen Folgebiss tragen müssen. Wahrscheinlich ist das jetzt schon nicht mehr abwendbar. Warum gehst du nicht zu einem Psychologen? Warum lässt du dir nicht helfen? Ich hatte damals die Adresse bekommen von der Ärztin, von einem Psychotherapeuten, nur Handykarte gewechselt, und die Ärztin ist jetzt nicht mehr im Krankenhaus. Und es ist halt auch so als Betroffener, du tust wirklich nur was dagegen, wenn du Schmerzen hast im Moment. Dann sagst du, jetzt geht's nicht mehr weiter, aber 2 Stunden später ist der Schmerz weg. Mhm. Aber ich denke halt, du bist, mein Gott, du bist Krankenpfleger. Du musst doch noch eine ganz andere Sensibilität für Krankheit und mögliche Folgen von nicht behandelten, von nicht behandelten Krankheiten haben. Demzufolge müsstest du doch eigentlich noch viel genauer und präziser dich verhalten, in deinem eigenen Leben auch. Ja, das ist, ich kann das nicht beschreiben. Es ist halt eine dermaßen Angst halt vor dem, was mir bevorsteht, weil ich das halt auch weiß, wie groß der Schaden schon mittlerweile ist. Und aber umso wichtiger, dass du so schnell wie möglich machst. Ich würde fast sagen, jeder Monat, den du jetzt noch verplemperst, ist schlimm und verkompliziert die ganze Sache noch mehr. Sagt dir der Name Christoph Dornier Stiftung etwas? Ja, das ist die Klinik für Phobien halt und so weiter. Zum Beispiel. Soweit ich das mitbekommen habe und das beurteilen kann, leisten die exzellente Arbeit und da wärst du in den besten Händen. Also Hypnose habe ich schon probiert oder ich habe auch probiert Konzentrationsübungen und so weiter und Musik, alles Mögliche. Das hat mir diese Stiftung halt empfohlen. Ich glaube, du musst ja in richtige Hände. Du musst ja zu einem Psychologen und der muss mit dir arbeiten und das muss handfest angegangen werden, wenn du seit 10 Jahren da drin hängst. Ich habe wie immer heute Nacht einen Psychologen, heute ist es eine Psychologin im Hintergrund. Würdest du gerne mit der Elke zum Beispiel über die Dornier-Stiftung noch ein bisschen reden? Die kann dir da sicher noch viel ausführlichere Informationen geben. Ja, würde ich gerne tun. Und dich beraten, was du tun kannst. Ich finde, du müsstest schleunigst was tun, Andreas. Ja. Schleunigst. Schade, dass wir dich nicht sehen können. Dann würden wir jetzt alle sagen, du musst was tun, Andreas. Alter. Ja, ich bekomme das schon von dem einen oder anderen gesagt. Ja, ja. Also das war eine Dentalphobie, für die du dich schämst. Und ich finde auch zu Recht, weil du halt auch mit Schuld dran bist. Ne? Es gibt Krankheiten, an denen ist man keine Schuld, aber du bist schuld daran. Ich bin schon teilweise ein Gammler, aber das ist halt auch Sagen wir schlichtweg, du lässt dich hängen. Und ich respektiere auch die Angst, die du hast, aber da kann man gegen angehen. Ja. Du legst auf, die Elke ruft dich an und ich wünsche alles Gute und hoffentlich bald einigermaßen gute Zähne. Ich wünsche dir auch alles Gute und wenn vielleicht noch jemand zuhört, also die Internetadresse nennt sich www.zahnarztangst.de. Ja, guter Hinweis, ich danke dir. Ja. Auf Wiederhören. Okay. Bis dann. Tschüss. Ciao. Meine Krankheit ist mir peinlich, so heißt unser Thema heute Nacht. Meine Frage an euch folglich, leidet ihr im Moment unter einer Krankheit, für die ihr euch schämt, die euch wirklich peinlich ist und die euch vielleicht sogar einsam macht oder isoliert, dass ihr sagt, ich traue mich gar nicht mehr unter Menschen und denke bei jeder Begegnung, na Gott, was mag der andere jetzt von mir halten und wie mag der über mich denken? Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Nächste Anruferin, das ist Sarah und die ist 18. Stimmt, ja? Hallo, ne? Domian. Hallo, Sarah. Du hast auch eine Krankheit, die dir sehr unangenehm ist. Ja, und zwar habe ich eine sehr seltene Krankheit und die nennt sich Mondscheinkrankheit. Mondschein? Ja. Wir haben heute Vollmond, weißt du das? Ja, es hat aber damit nichts zu tun. Ja. Es ist einfach Folgendes. Wenn ich in die Sonne gelange, treten bei meiner Haut dieselben Kennzeichen wie bei Hautkrebs auf. Also Muttermale mit ihren Veränderungen. Ich spüre wie ganz starken Sonnenbrand, Rötungen. Also in dem Moment, wo du in die Sonne gehst, tritt das sofort auf? Ja. Es treten fast sichtbar für dich Muttermale auf der Haut? Nein, also diese Muttermale nicht, aber es ist halt, sobald ich in dieser Sonne bin, ist halt, dann kommen Symptome wie Sonnenbrand erstmal. Ich spüre direkt Brennen auf der Haut nach 3 Minuten. Also unmittelbar, nach ein paar Minuten ja, schon. Ja, so, und dann merke ich dann 1-2 Tage später, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Spaziergang in der Mittagssonne machen würde, könnte ich 1-2 Tage später wieder zum Hautarzt. Auch wenn du dich, es gibt ja so ganz starke Sonnenschutzfaktoren, solche Mittel, hilft gar nichts. Nein, die helfen bei mir nicht. Und zwar, was bei mir die einzigste Möglichkeit ist, und das ist eigentlich das Peinliche mir persönlich an meiner Krankheit, ist eine Maske. Ich habe eine weiße Maske, die nur die Augen und Nase und Mund ein bisschen frei lässt. Und die muss ich halt draußen tragen. Die ist speziell beschichtet. Also im Sommer, wenn die Sonne strahlt und... Ja, eigentlich auch im Winter. Also ich kann eigentlich nicht richtig raus ans helle Licht wie normale Leute tagsüber. Ach, auch wenn Wolken am Himmel hängen? Ja, weil es ist ja immer etwas Sonne, kommt ja immer durch. Ein bisschen kommt immer durch. Aber es gibt ja so verhangene Tage, wo man denkt, na, die Sonne ist überhaupt nicht mehr da. Ja gut, dann wird es nicht so extrem. Aber ich habe halt eine relativ starke Version von dieser Krankheit. Die gibt es hier in Deutschland viermal. Viermal. Ich habe jetzt persönlich zu keinem von diesen Kontakt. Ich weiß das nur aus der Klinik in München. Mhm. Wozu ich Kontakt habe, ist, habe ich durch einen Arzt in München auch die Adresse bekommen. Mhm. Der hat mir erzählt, er hat selber einen anderen Patienten aus England behandelt. Sebastian heißt der. Mhm. Und das ist halt mein, ja, Brieffreund geworden, kann man sagen. Ist der in deinem Alter? Nein, der ist 4 Jahre älter, ja, glaube ich, ungefähr. Naja, das ist ja nicht so ein großer Unterschied. Ja. Man kann eigentlich sagen, dass du das generell Tageslicht dir sehr zu schaffen macht. Ja, dass genau. Du auflebst jetzt in der Dunkelheit, wenn es Schockfenster ist. Daher Mondscheinkrankheit. Ja, ich habe jetzt gerade eben habe ich meine Vorhänge aufgezogen. Ich habe sie tagsüber zugezogen. Mhm. Und mein Problem ist halt eigentlich, ich habe bei meinem letzten Klinikaufenthalt einen Jungen kennengelernt. Der heißt Pierre. Und er war halt in der Klinik, er hatte einen komplizierten Beinbruch. Mhm. Und ja, ich habe ihn halt da kennengelernt und mich auch total in ihn verliebt. Mhm. Und also er war halt öfters bei mir im Zimmer und wir haben halt geredet und so. Und er hat, ich habe ihm halt von der Krankheit auch erzählt. Mhm. Und er hat auch mein, ja, mit einer Weile muss man sagen, durch viele Operationen und es waren halt Muttermale, die werden rausgestanzt und Stellen vom Hausplatz teilweise weggeschnitten und so. Also, ach so, also lass mich mal fragen. Es entsteht dann in der Tat Hautkrebs. Das sieht nicht nur so aus. Ja, nee, es entsteht in der Tat auch Hautkrebs. Es entstehen, wenn du zu sehr Tageslicht abbekommst, entstehen Muttermale nach einer gewissen Zeit und es entwickelt sich sogar Hautkrebs. Ja, es entwickelt sich richtig und Muttermale, die verändern sich richtige Hautkrebs. Ist ja Wahnsinn. Und das hast du dann auch schon immer wieder wegoperieren lassen? Ja, muss. Mhm. Ja. Wie viele Operationen hast du da schon über dich ergehen lassen? Ich kann das nicht mehr zählen. Also seit Kind an habe ich halt regelmäßig Krankenhausaufenthalte. Mhm. Man hat doch irgendwann einfach keine Lust mehr, weil... Aber wann hat man denn diese Krankheit diagnostiziert bei dir? Wie alt warst du da, als man kapierte, um was es sich handelt? Ah, nee, ich habe lange halt dran gesessen, so schon, wie ich in den Kindergarten kam, mit 3, 4 Jahren, haben mich halt meine Eltern zu einem Hautarzt gebracht, weil ihnen dieser ständige Sonnenbrand und all sowas auffiel. Und ich habe noch dunkle Haare, von da haben sie sich halt gewundert über die hohe Empfindlichkeit. Ist die Haut denn eigentlich sehr weiß, deine Haut, oder ist sie sogar so... Nein, gar nicht. Also relativ dunkel noch vom Typ her. Das auch noch. Mhm. Ja, die haben sich halt gewundert, haben mich da zum Hautarzt gebracht, nur da dieses Krankheit halt so selten hier ist. Wusste ich gar nicht Bescheid. Ja, und dann war ich halt hier in einem Krankenhaus, wie es schlimmer wurde, und da war ein Pfleger, Matthias, und der war der Erste, der meinte, es war ein Pfleger, kein Arzt, der gesagt hat, ich habe von dieser Krankheit gehört, könnte es nicht dann sein. Ach. Dann bin ich nach München in die Klinik gekommen, die haben das dann endgültig rausgefunden. So, bevor man das rausgefunden hat, in all den Jahren sind halt diese vielen Hautkrebse entstanden, weil du gar nicht genau wusstest, was mit dir los ist und doch auch immer wieder ins Tageslicht gegangen bist. Ja, genau. Wann warst du jetzt zum ersten Mal in München? Wie lange ist das her? In München, da war ich bei meinem 6. Lebensjahr. Im 6. Lebensjahr. Mhm. Also es ist jetzt, ja, sagen wir 12 Jahre, ist es jetzt knapp her. Sag mal, Sarah, und jetzt musst du immer, wenn du rausgehst, eine weiße Maske tragen? Ja, genau. Also wie man das so aus Karneval in Venedig kennt oder so, so eine ganz weiße... Ja, das Phantom der Oper. Phantom der Oper, genau, ganz genau. Mhm. Ja, die ist auch noch relativ dick halt, weil die ist so beschichtet mit irgendeiner Spezialbeschichtung. Und wie ist es mit den Händen? Trägst du auch immer Handschuhe? Ja, meistens. Oh. Und halt immer hochgeschlossene Kleidung. Wie ist es denn im Zimmer? Kannst du denn in einem Raum normal leben? Da dringt das Tageslicht ja auch nur ein. Oder hast du immer die Gardinen, Jalousien vor? Tagsüber habe ich Gardinen vor, ja. Immer es sei denn, es ist jetzt ein richtiges Gewitter oder so, dann ist es im Zimmer, könnte es vielleicht gehen. Aber normal sind die Gardinen immer zu. Du hast ja gerade von dem Krankenhaus erzählt und von dem Jungen, der sich ein bisschen nicht verliebt hat. Kannst du ja gleich noch weiter erzählen. Aber in dem Krankenhaus musstest du dann auch mit Maske liegen? Da wenn halt tagsüber die Gardinen aufgezogen waren. Aber normal habe ich halt Gardinen, ich hatte es immer alleine. Das war die Stockenberg-Klinik. Jetzt erzählen wir mal weiter von dem Jungen, den du da kennengelernt hast und den du dich ein bisschen verknallt offensichtlich hast. Bitte, ja, der Pierre. Ja, der war halt immer gegen Abend oder so bei mir oder auch tagsüber, aber da hatte ich halt ja immer die Gardinen zugezogen. Mhm. Und, ja. Läuft denn da jetzt noch was oder ist er auch verschreckt wegen deiner Krankheit? Nein, er war nicht direkt verschreckt. Wie hat er reagiert? Also wir haben uns auf dem Gang halt mal gesehen, hat mich ein bisschen komisch angeguckt und er hat mich dann 2, 3 Mal haben wir uns gesehen und dann meinte er auf einmal so, sag mal, was hast du denn? Mhm. So. Dann kam dann irgendwann, hat er sich dann getraut halt zu fragen. Mhm. Dann hat sie mir das halt erzählt. Man hat sich da sehr einfühlsam gezeigt und total lieb. Mhm. Und seid ihr denn jetzt ein Paar? Ja, das schon. Also er war dann halt bei mir immer im Zimmer und ich habe ihm auch die Maske gezeigt und habe gesagt, kannst du dir vorstellen, dass ich sowas draußen anziehen muss? Dann meinte er so, ihm wäre das egal. Und ist er dein erster Freund? Ja. Ich könnte mir nämlich vorstellen, wenn man so eine Krankheit hat, dass man völlig abgekapselt irgendwie ist vom normalen Leben. Ja, ich gehe auch kaum raus. Also, eben. Ich habe einen Freund, also einen guten Kumpel, aber nur in Frankfurt, der ist Oliver. Ja, zu dem habe ich eigentlich Kontakt und zu einer Freundin hier in der Nähe, Katharina heißt die. Na, immerhin. Also es gibt einen Kumpel, es gibt eine Freundin und ja, eben das es gibt... Ja, das war es aber auch. Ja, und, es gibt aber auch einen Freund jetzt, ne? Das ist ja... Ja, den Pierre halt. Den Pierre. Der hat halt eine Musikfirma, also ist Musik, macht er viel mit Musik, JKRS Productions. Nenne mal alle Namen noch. Nein. Egal. Also er ist halt musikbegeistert und so und er hat mir halt, also es ist auch wunderschön mit ihm so, er nimmt mir immer Musik auf und erzählt mir halt auch viel so von draußen. Sag mal Sarah, 18 Jahre bist du und hast so eine kuriose, seltsame Krankheit. Ja. Warst du denn überhaupt normal in der Schule? Hast du eine normale Schulausbildung? Nein, und zwar habe ich meistens Privatlehrer im Krankenhaus gehabt oder so. In dem Fall die Krankenkasse genommen. Mhm. Im Moment habe ich nur noch Informatik und das macht ein Herr Stolzenberg. Mhm. Der macht im Moment Informatikunterricht, weil ich mich darauf spezialisiere. Bei dir zu Hause aber dann? Ja, der kommt halt immer zu mir nach Hause. Lebst du bei deinen Eltern noch oder lebst du alleine? Ich habe eine Wohnung, aber im Haus von meinen Eltern. Weil ich könnte ja auch gar nicht einkaufen. Also Wie genießt du denn dann so die Zeit, die für dich nicht gefährlich ist? Also eben die Nachtzeit. Du musst dich ja auch wahrscheinlich das freuen, dass jetzt Winter ist, wo es wieder früher dunkler wird. Ja, sicher. Was machst du dann? Gehst du dann sofort raus, nimmst die Maske ab und atmest nur richtig durch? Oder? Ja, also ich gehe meistens erstmal, wenn es richtig dunkel ist, ein paar Minuten raus. Ja, aber ich bin halt auch immer nachts sehr lange wach. Ich schlafe viel vom Tag. Weil ich gucke ja eine Sendung eigentlich fast jeden Tag. Ich bin halt viel nachts aktiv eigentlich. Du weißt sicher, meine zu wissen, dass zum Beispiel Vitamin E im Körper nur gebildet wird durch Sonne. Dass der Körper halt eben auch Sonne braucht, Sonnenlicht. Wie ist ja, das bei dir? Ja, das ist richtig. Ja, ich kriege halt auch Hormonbehandlungen, Vitamine und Spritzen. Also was regelmäßig. Ich muss halt auch, also so allein schon der Hautarzt, da muss ich fast jede Woche hin. Mensch, du klingst aber verdammt tapfer, muss ich sagen, für so eine Krankheit. Wir ermessen das ja so allmählich erst, während du erzählst, wie du da lebst und wie du gelebt hast, vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren. Ja. Nämlich völlig. Also mit einer Weile. Also am Anfang hat mich jetzt halt total viel zu schaffen gemacht. Aber der Pfleger Matthias, von dem ich ihm erzählt habe, der hat mich halt eigentlich dazu ermutigt, mal zu sprechen und so. Und der hat mich auch eigentlich auf die Idee gebracht, bei dir anzurufen. Das aber scheint aber ein toller Typ zu sein, wenn der wirklich das quasi diagnostiziert hat, ne? Was ein Hautarzt nicht gecheckt hat, was du hast. Ja, also er hat es ja nur vorgeschlagen. Er hat es ja, immerhin. Also, er hatte die Idee dazu. Er kann auch immer gut kochen, hat mir extra was gekocht im Krankenhaus und so, der war nett. Nun redest du so viel von Krankenhaus und du hast sogar Privatlehrer gehabt im Krankenhaus. Daher kriege ich jetzt auch mit, dass du wirklich sehr viel im Krankenhaus warst. Ja, ja. Also auch heute noch. Ich gehe halt jede Woche zum Hautarzt, der mittlerweile hier Bescheid weiß, wo ich auch hier hin kann, da wo ich wohne. Kannst du das aber so grob sagen, wie in den letzten, sagen wir mal, du bist wie gesagt 18 Jahre alt, in den letzten 10 Jahren, wie viel Zeit du in den letzten 10 Jahren im Krankenhaus verbracht hast? Boah, bestimmt. Insgesamt so? Bestimmt 3 Jahre. 3 Jahre. Also ich gehe ungefähr einmal im Monat bestimmt eine Woche dahin oder so. Sieht man, wenn man deine Maske abnimmt, sieht man das im Gesicht auch? Hast du ganz viele Narben im Gesicht? Ja, ja. Also halt auch teilweise, je nachdem wie operiert wird, sind es nicht richtige Narben, sondern auch Hautverfärbungen. Dass da, wo Haut rausgeschnitten war, es heller wieder ist. Wahrscheinlich am Körper dann weniger, weil am Körper weniger Sonne. Ja, ja, genau. Du kannst ja all die Dinge, die wir normalen Menschen so machen, hast du wahrscheinlich noch nie gemacht, mal am Strand spazieren gehen, mal im Mittelmeer baden oder irgend sowas, geht alles nicht. Nein, das würde ich so gerne mal machen, aber es geht nicht. Und halt auch so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel dieser Pierre hat mir jetzt auch gesagt, so, er wird gerne mal hier hinkommen und auch mal mit mir rausgehen oder so. Aber es ist halt auch wegen der Maske, ist mir dann auch peinlich, dann mit ihm rauszugehen. Ich weiß, er ist großer Michael Jackson-Fan und er hat immer gesagt, er wollte mal gerne mit mir jetzt irgendwie auf ein Konzert oder. Ja. Aber so sind natürlich Sachen, wo vielleicht für ihn ganz normal sind, ja, für mich dann total unmöglich sind eigentlich, weil ich mich auch wegen dieser Maske eigentlich kaum rausfraue. Kann man sagen, dass du dich wegen dieser Maske oder für diese Maske am meisten schämst? Ja. Ich meine, klar, jeder guckt einen halt an, wenn man vermummt und mit Maske rauskommt. Aber du kannst abends, kannst du dann ohne Maske rausgehen? Ja, abends kann ich ohne Maske. Und jetzt wird es ja schon früh dunkel, kannst du dann so einen ganz entspannten Einkaufsbummel zum Beispiel machen, ohne Maske, das geht. Ja, am Abend meine ich. Ja, das geht schon. Starkes Licht, Scheinwerferlicht oder Neonlicht macht dir nichts aus. Nein, also es ist ja kein UV-Licht. Mhm, Also Sonnenbank solltest du dann auch meiden, ne? Ja, auf jeden Fall. Was wäre so dein Wunsch, wenn du sagen, wenn du so einen Wunsch frei hättest, was du gerne erleben wollen möchtest, was du gerne mal machen möchtest? Was wäre das? Mein Wunsch wäre einfach mit ein paar ganz normalen Jugendlichen mal Nachmittag ins Schwimmbad gehen, mich mal in die Sonne legen und mal halt diesen eben beschriebenen Freund aus England, Sebastian, Vermont mal treffen, dass wir mal zusammen, wir haben auch zusammen überlegt, was wir machen würden, wenn wir gesund wären. Und er hat immer gesagt, einmal an die Sonne fahren und in der Sonne liegen. Und das wäre mein größter Wunsch. Es gibt keine Heilungschancen für diese Krankheit? Nee. Das heißt, du musst also damit... Es gibt eine Linderung, also es gibt auch zum Beispiel Zeiten, da tritt vielleicht nichts auf oder nicht viel auf, aber es gibt keine richtige Heilung, noch nicht. Vier Menschen haben das nur in Deutschland, also eine ganz seltene Krankheit, und wahrscheinlich nur ein paar Dutzend auf der Welt vielleicht. Ja. Du hast dich jetzt damit abgefunden, dass du Zeit deines Lebens so leben wirst müssen? Ja, mehr oder weniger abgefunden halt. Also ich denke viel drüber nach oder so hier, wenn ich jetzt zum Beispiel von den paar Leuten, die ich halt draußen kenne, so höre, was die so machen. Was ist denn deine Lebensplanung? Wie gesagt, du bist 18 Jahre alt und dann überlegt man sich ja schon so, was man gerne, da stellen sich ja so Weichen schon für die Zukunft. Was möchtest du mal machen? Ja, also ich interessiere mich halt sehr für Computer und wie gesagt, also ich würde gerne, irgendwie mein Traum wäre es, irgendwie meinen Job ausüben zu können, den ich vielleicht auch zu Hause machen könnte. Das ist natürlich in der Computerbranche gar nicht so unwahrscheinlich, ne, dass du das zu Hause machen kannst. Dann. Ja, den ich halt in der Richtung zu Hause machen könnte und halt zum Beispiel jetzt ein Peer mit ihm zusammenbleiben. Und wie weit ist der Peer eigentlich von dir entfernt? Wo wohnt der? Also von der Entfernung, wie viele Kilometer liegen zwischen euch? Ja, wie weit wohnt der Peer von mir entfernt? Der wohnt halt 50 Kilometer. Naja, das geht ja. Also, das geht dann. Ja. Ich glaube, wir können uns in der Woche nicht so oft sehen oder so, aber er kann schon so einmal die Woche vorbeikommen. Aber das ist, glaube ich, schon ein ganz großes Glück, ne? Wenn man dann jemanden gefunden hat, den man lieb hat und der einen auch lieb hat und einen auch so akzeptiert und nimmt, wie man ist, mit all seinen Handicaps und all den Komplikationen. Ja, das macht er. Ja. Liebe Sarah, also ich fand es jetzt sehr, sehr, sehr beeindruckend und sehr bewegend, mit dir zu reden, weil ich sowas noch nie gehört habe, so eine Krankheit. Ja. Wahrscheinlich niemand von uns. Ja. Eine Mondscheinkrankheit. Klingt schöner, als sie ist, ne? Mondschein klingt so romantisch und... Ja, das ist nicht direkt. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke von ganzem Herzen. Noch einen grüßen. Bitte, du darfst das. Und zwar möchte ich gerne noch ganz, ganz toll den Heiko kochen. Noch einen Mann. Den Heiko Richter grüßen, ja. Den Heiko Richter. Und zwar hat er mir persönlich ein Lied geschrieben, das heißt Gänsecremesuppe. Und damit hat er mich im Krankenhaus total aufgehalten. Wie süß. Auch im Flieger. Gänsecremesuppe. Also, du hast und ja ganz. Michael Stolzenberg, weil er so gut gekocht hat. Du hast ja ganz, doch ganz viele nette Männer um dich herum, ne? Den Pierre. Ja, den das ist alles Krankenhauspersonal. Ja, gut, das sind ja tolle Leute, die arbeiten. Ja. Von Herzen alles Gute und schöne Grüße an den Pierre auch. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. Wieder. Jetzt haben wir 1.29 Uhr, ein bisschen früher als normal, aber das machen wir jetzt. Jetzt machen wir eine kleine Pause. 1.30 Uhr auf die Sekunde. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema: Meine Krankheit ist mir peinlich. Leidet ihr unter einer Krankheit, für die ihr euch schämt, die euch peinlich ist? Wenn ja und wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich ganz einfach an. Kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111 und die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Die nächste Anruferin, das ist die Diana und die ist 21 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Diana, guten Morgen. Guten Morgen. Du hast auch eine Krankheit, die dir nicht so sehr gut gefällt. Ja, ich habe halt auch eine Krankheit und zwar ist das eine Polymyositis. Wie heißt das? Ich schreibe es mal eben mit Poly. Myositis. Myositis. Das ist halt auch eine sehr, sehr seltene Krankheit. Und zwar ist das halt gleichzustellen mit Muskelschwund. Mhm. Nur bei meiner Krankheit ist es halt so, meine Muskeln sind im ganzen Körper entzündet. Entzündet? Entzündet, ja. Und es ist halt mit Muskelabbau. Also der Muskelabbau ist langsamer als beim Muskelschwund. Mhm. Heißt das, dass du im Rollstuhl sitzen musst? Im Moment noch nicht. Es kommt schübweise, wo ich dann halt im Rollstuhl sitze, mhm. Ja. Heißt das auch, wenn du sagst entzündet, dass du permanent Schmerzen hast im ganzen Körper? Ja, also wenn es kalt wird, ist es ganz, ganz extrem. Mhm. Da kann ich halt ganz selten rausgehen. Mhm. Oder nicht lange dann, ne? Weil ich dann halt wirklich überall Schmerzen habe. Mhm. Ne? Seit wann hast du diese Krankheit? Also bekannt ist sie jetzt seit 97. Mhm. Und die haben aber gesagt, dass es halt schon seit klein auf ist. Mhm. Ne? Also so 10, 11 Jahre besteht die ja. Schon. Und wie hat sie sich bei dir bemerkbar gemacht? Ich konnte als kleines Kind schon nicht schnell laufen. Ich konnte noch nie viel tragen oder Schweres tragen. Mhm. Bist du auch eher so eine zierliche Person, eine kleine Person? Ja, ja. Ja. Mhm. Und dann fing das dann halt auch mit 11, 12 an, dass ich nicht mehr gerade ausgehen konnte. Mhm. Ich bin also immer hin und her geschwankt. Mhm. Und dann wurde das halt immer schlimmer. Ich konnte dann nach 10 Minuten Laufen überhaupt nicht mehr weiterlaufen. Mhm. Es ging dann halt so aus, dass meine Beine taub wurden. Und ich musste dann halt wirklich Pause machen, mich hinsetzen und warten, bis das wieder zurückgeht. Das waren die Anfänge. Das waren die Anfänge. Jetzt beschreib doch mal die Hauptsymptome heute, wie du die Krankheit so richtig, also regelrecht spürst. Du hast es gerade schon gesagt, wenn es kalt wird, hast du Schmerzen im Körper, weil die Muskeln entzündet sind. Wie macht sie dir noch zu schaffen? Ja, also wie gesagt, ich kann kaum noch laufen. Mhm. Und halt große Muskelschwäche. Ich kann kaum was in Händen halten. Also leichtes geht, nur jetzt was tragen oder so, das fällt mir dann aus der Hand. Mhm. Muskelschwäche, heißt das auch, dass du nicht so normal zur Toilette gehen kannst mehr? Dass sich das auf die Muskel auch auswirkt? Das geht noch. Mhm. Aber die Gefahr besteht irgendwann auch? Ja, genau. Also es sind halt die ganzen Muskeln im Körper betroffen. Mhm. Und die große Angst besteht halt bei meiner Krankheit auf Nierenversagen und Herzversagen. Mhm. Mhm. Und im Moment ist es halt so, ich gehe ganz, ganz selten raus. Lebst du alleine? Nein, ich habe einen Lebensgefährte, mhm. Also einen Freund, mhm. Und der ist jetzt seit 5 Jahren bei mir. Mhm. Und ich muss sagen, das ist halt meine zweite Lebenshälfte. Ja, ja. Ja, weil, ich sag mal, ich kann halt auch keine Hausarbeiten groß machen. Mhm. Ich kann nicht mehr einkaufen gehen, mhm. Nicht mehr staubwischen oder sonst was. Mhm. Ne? Funktioniert bei der Krankheit und auch in der Entwicklung, wie du sie jetzt geschildert hast, kann man da noch Sexualität erleben oder geht das nicht mehr? Ja, doch, aber da muss dann halt doch viel Vorsicht geboten werden. Also das heißt, ich darf nicht sehr lange, also muss doch wirklich dann aufpassen. Mhm. Und dann, wie gesagt, dann muss ich lange liegen, mhm. Ne, und viel trinken und man mhm. muss halt dann doch viel aufpassen. Mhm. Aber du hast einen Lebensgefährten, einen Freund, und ja. Mit dem bist du 5 Jahre zusammen schon? Ja, genau. Lange, ne? Du bist 21, ja, also, ne? Dann fing das früh an mit euch. Ja. Was genau, du hast die Sendung heißt ja, meine Krankheit ist mir peinlich. Ja. Was genau ist dir denn peinlich anderen Leuten gegenüber, Diana? Ja, also wenn ich jetzt rausgehe, wenn das vorkommt, gerade wenn ich jetzt zum Arzt gehe oder so, ne, dann laufen ja auch viele Leute auf der Straße, mhm. auch Jugendliche und so, die mhm. dann auch schon mal schauen. Und es ist halt so, ich humpel. Mhm. Also das eine Bein, das knickt mir auch immer weg. Mhm. Dann ist es bei meiner Krankheit auch so, dann stolper ich viel. Mhm. Und beim Treppenaufsteigen, dann kriech ich fast hoch. Mhm. Ne, also wie eine ältere Dame. Mhm. Und beim Runtersteigen kommt es halt doch oft vor, dass ich die Treppen runterfall. Mhm. Weil ich dann halt einfach meine Beine zusammensacken und ich dann halt direkt runterfall. Das ist natürlich sowas, obwohl es eigentlich nicht sein sollte, aber es ist halt so, dass man sich dann auch schämt dafür. Ja, ne? Ja, klar. Mhm. Ne, weil die Leute starren einen an, die Kinder machen vielleicht noch irgendwelche Sprüche. Und genau, so ist es ja. Mhm. Auch die Jugendlichen dann. Mhm. Ne? Mhm. Oder dann auch halt, weil ich halt nicht geradeaus gehen kann, weil ich dann halt doch immer ein bisschen hin und her schwank. Mhm. Ne, dann Sachen halt so früh schon betrunken und na, und dann in dem Alter säuft man nicht, gerade die Älteren, die sagen dann doch mit die sagen, dem Alter. Ja, ja. Von denen kommen auch solche Sprüche, ja, obwohl eigentlich man das sehen müsste, dass du eine kranke Frau bist. Ja, genau, also da kommen dann doch schon Sprüche, Mensch, in dem Alter nur am Saufen und so, ne? Das ist dann schon, sowas hat man doch schon. Das heißt, dass du eigentlich ganz isoliert lebst, abgesehen von deinem Lebenspartner, von deinem Freund. Ja, genau. Gibt es denn noch Verwandte, Eltern, die zu dir halten oder Paarfreunde vielleicht? Ja, jetzt nicht. Also es gibt meine Eltern, die ist klar, die stehen zu mir. Mhm. Ne? Und ich bin ziemlich weit weggezogen von meinen Eltern, 500 Kilometer entfernt wohne ich jetzt. Warum? Ja, weil ich damals dann, oder besser gesagt, vor einem halben Jahr bin ich nach Recklinghausen gezogen. Mhm. Weil halt auch wegen der Gesundheit, also wegen Ärzten. Achso, da sind Fachleute in Recklinghausen. Ja, genau. Mhm. Also in Herne, da ist das Rheumazentrum. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, und da bin ich dann halt auch öfters und bin dann halt auch hierher gezogen, weil auch... Aber hast dann natürlich auch keine neuen Leute kennengelernt wahrscheinlich, nein, ne? Nein. Du sitzt dann immer in der Wohnung den ganzen Tag. Ja, ich sitze halt wirklich den ganzen Tag in der Wohnung. Was machst du den ganzen Tag über, Diana? Ja, ich sitze auf der Couch, also ich schreibe, ich lese und... Mhm. Kriegst du dann nicht manchmal so, so Depressionsanfälle? Doch, ja, also die waren auch sehr schlimm. Also es wird halt immer extremer. Umso länger ich zu Hause sitze, umso schlimmer wird das dann halt. Ist diese Krankheit denn wirklich unaufhaltbar fortschreitend? Oder kannst du die Hoffnung haben, dass es zu einem Stillstand kommt und es so bleibt, wie es zum Beispiel vielleicht jetzt ist? Nein, also eine Heilung gibt es gar nicht mehr, weil man hat meine Krankheit zu spät erkannt. Es ist einfach so, die haben halt mir auch gesagt, hätten sie damals gleich die Krankheit erkannt, hätten sie die auf alle Fälle noch stoppen können. Nur ist es halt so, die haben sie halt 10 Jahre zu spät erkannt und die haben halt wirklich schon jedes Medikament ausprobiert, was gehen könnte. Das heißt, du musst dich auch damit abfinden mit der Krankheit. Ja, genau. Und es kann halt wirklich nur schlimmer werden, weil sie haben kein Medikament mehr, was halt wirklich die Krankheit doch stoppen kann oder mindern kann. Ich muss gestehen, dass ich diese Krankheit auch noch nie gehört habe. Polymyositis. Also eine Muskelschwäche, ein Muskelzurückbau, ne? Ein Muskelabbau. Ja, die ist auch sehr selten und ist das eine genetisch veranlagte Krankheit? Ist das eine genetische Veranlagung? Nein. Die Ärzte, die können sich das auch nicht erklären, wo das herkommt. Mhm. Und es ist halt auch so, wenn ich zu einem normalen Arzt gehe, Allgemeinarzt oder Internist, keiner weiß, was das für eine Krankheit ist. Auch keine Autoimmunerkrankung. Es ist eine Autoimmunkrankheit Jetzt ist das ist eine harte Frage, aber ich meine, du wirst dich natürlich auch damit beschäftigen. Ja, und die Ärzte werden es dir auch gesagt haben, du bist jetzt 21 Jahre. Welche Lebenserwartung hast du denn, wenn man sagt, das ist nicht heilbar? Ja, also gut, ist am Anfang haben die Ärzte gesagt, weil die sich ja nicht auskannten gerade mit der Krankheit, die haben sie zu mir schon ganz knallhart gesagt, also ob du 2 Jahre noch schaffst, wissen wir nicht. Knallhart. Ne? Knallhart. Ja, knallhart. Dann bin ich in eine Uniklinik gegangen und dort hatte mir man erzählt, dass mit der Krankheit, dass es doch sehr unterschiedlich ist, dass man halt mit der Krankheit 5 Jahre leben kann, 10 Jahre leben kann, aber auch 20 Jahre leben kann. Nur ist es halt so, weil sie doch sehr weit fortgeschritten ist schon bei mir, haben sie halt nicht mehr große Hoffnung. Ne? Also das nächste Schlimme, was passieren könnte, wir wollen das bei Gott nicht hoffen, ist, dass du dich gar nicht mehr bewegen kannst oder dass du ganz auf den Rollstuhl angewiesen bist. Ja, genau. Und in der dann folgenden Phase, dass du nur noch im Bett liegen kannst. Ja, also ich sag mal, da ist doch das Herzversagen und Nierenversagen schneller. Also die haben gesagt, ich muss halt wirklich mit jeder Minute rechnen, dass es kann halt auch jede Minute kommen, dass die Nieren versagen, dass das Herz versagen, die Lunge. Du lebst also mit dem Gedanken, ich kann morgen früh tot sein. Ja, genau. Na, und das ist halt auch, wie gesagt, für meinen Freund nicht einfach. Er hat halt damit auch sehr, sehr zu kämpfen. Das glaube ich, aber ich möchte dich jetzt noch fragen, Diana, ein Mädchen von 21 Jahren hat im Prinzip, wenn es gesund ist, machen die die verrücktesten Sachen. Die gehen aus und die... Ja, das habe ich jetzt auch immer noch versucht gehabt, nur ist es dann halt so, man musste mich dann halt immer gleich nach einer Stunde ins Krankenhaus fahren. Ja. Also, Ich meine auch, du kannst es nun wirklich nicht. Und wenn du sagst, du bist ins Krankenhaus gefahren, haderst du manchmal mit deinem Schicksal? Und wenn du die jungen Mädels überall draußen rumlaufen siehst, aufgedonnert, und denkst du, warum gerade ich? Warum muss ich jetzt? Doch. Das schon. Ja, doch. Also, es ist schon schlimm. Oder wenn man jetzt das sieht halt, oder meine Freunde, die ich hatte, muss ich sagen, ne, die haben sich doch sehr abgewandt von mir. Ne, und wenn die dann sagen, Mensch, wir gehen heute in die Disco, willst du nicht doch wieder mitkommen? Ne? Und wenn ich dann immer sage, nein, es geht nicht, ich kann nicht, dann ist es doch schon... Und wenn du sagst jetzt, ich muss im Prinzip, wenn ich ganz ehrlich mir gegenüber bin, ich muss jeden Tag mit meinem Tod rechnen. Ja. So hast du es ja gerade gesagt. Ne? Ja, ja. Kommen dir da auch manchmal so Gedanken, dass du... Ja, dass du so denkst, wozu war ich eigentlich auf der Welt? Was sollte das alles? Ja, doch, also in letzter Zeit ist es sehr extrem, ne, weil ich doch mehr die depressive Phase jetzt im Moment habe. Und man sieht ja auch sehr, sehr viel im Fernsehen, gerade jetzt, wenn man Filme sieht, wo doch jemand stirbt und gerade jetzt auch mit den Angehörigen oder so, da denkt man doch sehr, sehr viel darüber nach. Hast du Angst vor dem Tod oder vor dem Sterben? Nicht mehr, nein, weil ich weiß, dass es bei mir schnell gehen wird. Oder ich hoffe es, sag ich mal so, dass es halt wirklich im Schlaf passiert und das Herzversagen oder Nierenversagen, dass es halt doch wirklich schnell geht. Das ist halt meine einzigste Hoffnung, sag ich mal, ne? Dass ich wirklich nicht mehr so viel mitbekomme. Und meine Eltern, die wissen das halt auch, ne? Und gerade mein Freund und... Für den Freund ist es sehr schwer, glaube ich. Das ist sehr schwer, ja. Also er sagt schon immer wieder, ne, Mensch, ob ich das noch so weiter mit kann, ne? Weiß ich nicht, ne? Ist dein Freund auch so jung noch wie du? Er ist 26. 26 Jahre alt. Gibt es etwas, worauf du dich so noch freust, woran du Freude hast? Ja, also wie gesagt, die einzige Freude ist halt ab und zu mal noch, wenn ich doch mal in ein Auto steigen kann und Auto fahren kann. Dann halt so mit Automatik. Und wenn ich dann halt so 1-2 Runden drehen kann. Ach, das geht doch. Das Auto fährst du dann selbst sogar noch? Ja, das fahre ich dann selber, aber halt nicht lange, weil ich dann sofort auch Schmerzen bekomme. Oder dann, wenn ich halt, wie gesagt, ich habe mir jetzt einen Computer gekauft. Und das ist doch dann schon was, wo ich mich die ganze Zeit drauf gefreut habe. Klar, da kann man auch viele Sachen machen. Man hat Kontakt zur Außenwelt unter Umständen. Ja, genau. Und man kann halt viel machen. Ich fotografiere sehr gerne und so. Das ist dann halt doch schon ein bisschen halt. Machst du denn noch Pläne? Oder denkst du... Ich kann gar keine Pläne machen, weil ich auf so einem dünnen Eis lebe. Das kann immer einbrechen. Nein, ich sag mal, ich habe doch schon noch, oder besser gesagt, Wünsche und Hoffnungen, wo ich dann sage, Mensch, vielleicht schaffst du das nächstes Jahr, dass du da noch wieder mal etwas laufen kannst, vielleicht. Ne, wo du dann ich glaube ja auch, das weiß ich ja nur aus vielen Gesprächen mit schwerstkranken Menschen, die mir alle immer wieder bestätigen, diese Hoffnung, auch wenn sie ganz gering nur noch ist, dass man die unbedingt aufrechterhalten muss. Ja, genau. Ne? Dass die schwerste Krankheit unter Umständen bremsen kann. Ja, ja. Und auch hier habe ich schon Geschichten gehört, wo Leute gesagt haben, ich war damals in einer Situation, da gab es eigentlich gar keinen Weiter mehr. Es war alles zu Ende. Ja, die gab es halt auch schon bei mir. Ja, und dann ging es doch wieder voran. Und es gab doch wieder kleine Freuden und etwas Glück, woran man sich dann auch... aufbauen konnte. Ja, genau. Also bei mir war das damals, wo sie die Krankheit rausbekommen hatten, habe ich mich sehr gehen lassen, weil sie mir halt auch klipp und klar gesagt hatten, ob du 2 Jahre noch schaffst, wissen wir nicht. Ne? Und da habe ich dann gesagt, Mensch Leute, dann will ich auch gar nicht mehr. Und habe dann auch aufgehört zu essen, habe dann auch sehr stark abgenommen gehabt. Ja, und dann konnte ich halt auch dann gar nicht mehr laufen. Also ich konnte keine Bordsteinkante. Ja, siehst du, ja. Na, also da musste mich dann mein Vater schon hochtragen. Ja, und konnte dann halt gar nicht mehr. Da habe ich gesagt, ich will nicht mehr, ne, und kann auch nicht mehr. Aber jetzt sagst du, ich will. Ich will noch. Ja, ja, genau. Ne. Und ich versuche immer wieder zu laufen. Versuche auch im Haus ab und zu mal ein paar Treppen zu steigen. Ne. Und wenn ich dann sehe, Mensch, du schaffst noch 1-2 Treppen, das ist dann immer wieder doch ein Halt. Na klar, und Erfolgserlebnis. Und versuchst halt immer weiter, ja. Und Also diesen Lebensmut, Diane, den wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen noch in einer dicken Portion, vielleicht noch mehr, als er jetzt schon da ist. Von ganzem Herzen. Und ich wünsche dir, dass du noch ein bisschen Auto fahren kannst, immer wieder ein bisschen Spaß hast, rauszukommen. Ja, das hoffe ich auch. Ne? Und Spaß auch am Computer ist manchmal eine knifflige Angelegenheit, aber du hast ja Zeit, du kannst dich damit ja beschäftigen. Ja, genau. Ne? Mhm. Ja, genau. Ne? Ich bin halt auch, wie gesagt, ich habe zurzeit auch sehr große Schlafprobleme dadurch auch. Mhm. Also ich bin nächtelang wirklich die ganze Nacht auf. Mhm. Leg mich dann so 6 Uhr hin und schlaf dann mal ein paar Stunden und dann ist auch schon wieder Schluss. Mhm. Na, und das jetzt dann doch halt schon. Ich wünsche dir, wie gesagt, von ganzem Herzen ganz viel Lebensmut, dass aus diesen 2, 3, 4, 5, 10, 20 Jahre werden oder vielleicht sogar noch mehr. Danke, danke. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Auf Wiederhören, Diane. Wiederhören. Jetzt begrüße ich den Sebastian. Ja, hallo. Hallo Sebastian, 21 hallo. Bist du. Ja. Heute unterhalte ich mich ausschließlich mit Leuten, die krank sind und eine Krankheit haben, für die sie sich schämen oder die ihnen peinlich ist. Ja, und zwar ist meine Krankheit chronisch, das ist Schizophrenie, paranoid, halluzinatorische Schizophrenie. Mhm. Ja. Und denkt man ja so im Volksmund immer Schizophrenie, das sind so Leute, die haben so eine kleine Klatsche. Ich habe eine Riesenklatsche. Ja, nee, das sagt man ja immer so. Oder Persönlichkeitsgespalten, mit da denkt man gleich an Psychiatrie und so. Nee, ja, ich war auch schon öfters in der Psychiatrie und in so Therapieeinrichtungen. Beschreib doch mal deine Krankheit, damit man sie auch so verstehen kann. Wie macht sie sich deutlich sichtbar, welche Symptome hast? Also bei meiner bestimmten Form ist es so, dass ich in der akuten Phase teilweise Stimmen höre. Mhm. Und also es war vor allem so, dass ich im Rausch, also ich habe viel gekifft eine Zeit lang, da hat es aber angefangen, habe ich eben Leute reden gehört, die gar nicht da waren. Mhm. Jetzt es hat sich mit der Zeit verändert und es ging auch ohne, also auch ohne, dass ich berauscht war, war es eben so, dass ich im Bus teilweise Leute habe über mich reden hören, die aber in Wirklichkeit gar nicht gesprochen haben. Ich will mir eben unterbrechen. Ist diese Krankheit ausgelöst worden durch Haschisch? Durch eine Droge? Es nennt sich drogeninduziert. Also es ist wohl dadurch ausgelöst worden, wäre aber höchstwahrscheinlich irgendwann sowieso aufgebrochen. Mhm. Also das heißt, die ist latent vorhanden, die Krankheit. Mhm. Und bricht dann eben mit den Drogen aus. Hm. Wie lange hast du sie schon? Seit etwa 4 Jahren jetzt. Hm. Du warst doch gerade im Erzählen, dass du also im Bus dann auch Leute hörst, die reden, die gar nicht da sind oder die gar nicht über dich reden. Doch, die sind schon da, aber ich drehe mich dann weg und bin in diesem Erregungszustand. Ich habe jetzt Tabletten, also diese Zustände habe ich zurzeit nicht. Hm. Und bin in diesem Erregungszustand und höre dann plötzlich die Leute, die ich nicht sehe, eben über mich reden. Ich schaue dann aus dem Fenster, krampfhaft. Aber die reden gar nicht in Wahrheit über dich. Die reden nicht über mich, nein. Also ich höre dieselben Stimmen, wie sie eben vorher geredet haben, aber eben über mich. Und das ist... Ist das immer mit Hören, mit Stimmenhören verbunden? Oder ist es auch halluzinativ, dass du Dinge siehst, die gar nicht da sind? Nee, das war bis jetzt noch nicht so. Also ein einziges Mal habe ich eben... Also unter LSD habe ich eben dann gedacht, dass ein schwarzer Mann hinter der Tür steht und solche Sachen. Aber du nimmst noch Drogen? Nein, ich nehme seit Jahren keine Drogen mehr. Das geht nicht. Das wäre reines Selbstmord. Mhm. Okay, das war damals in der LSD-Zeit. Ich meine ja jetzt, in der Krankheit siehst du keine Leute, die nicht dastehen oder gegenstellen. Nein, im Moment nicht. Also ich bin relativ gesund im Moment. Ich kann zwar nicht arbeiten gehen, aber ich bin relativ okay. Also, du kannst deshalb nicht arbeiten gehen? Nein, das ist absolut unmöglich. Da bin ich so unter Anspannung, dass ich... das packe ich nicht. Also da stehe ich dann nach dem ersten Tag wieder vorm Selbstmord, dass ich schon recht oft versucht habe. Achso, ist das so, wenn du in Stresssituationen bist, dass es besonders heikel wird? Ja, das sind vor allem soziale Situationen. Also mir fehlt jegliche sogenannte soziale Kompetenz. Mhm. Die geht mir vollends ab. Mhm. Sag das mal ein bisschen konkreter. Was heißt das? Dir fehlt soziale Kompetenz? Ja, das heißt, dass ich nicht in der Lage bin, mich in eine Gruppe einzufügen, geschweige denn... diesen normalen Part in der Gruppe zu benehmen, wie man das, das normal macht. Man lacht miteinander, man feiert miteinander, man redet miteinander und witzelt und so. Das geht bei mir absolut nicht. Weil also es kann durchaus passieren, dass du dann hysterisch wirst, cholerisch wirst. Und bei mir ist überhaupt nicht. Ich krieg dann, ich weiß nicht, so Erregungs- und Angstzustände. Das steigert sich immer mehr, bis es dann so weit kommt, dass ich alles, was da gesagt wird an diesem Tisch, auf mich beziehe. Also ich dann denke, ja, das ist alles gegen mich und und am Ende bin ich dann so fix und fertig, dass ich weggehen muss. Diese Situation, jetzt hier mit mir zu reden, die versetzt natürlich auch sehr viele Leute, verständlicherweise, weil sie es nicht gewohnt sind, in eine große Stresssituation. Das ist für dich aber nicht so schlimm. Nein, das geht. Also das geht, auch mit einzelnen Menschen, das geht, aber so in Gruppen gar nicht, das geht nicht. Bedeutet das, dass diese Krankheit eigentlich auch immer mit sehr viel Angst und Beklemmung verbunden ist? Ja, das ist praktisch das Hauptsymptom bei mir, dass ich also riesige Angst Angst habe teilweise. Aber, wir stellen das nochmal klar, du bist schizophren, aber du bist völlig klar im Kopf. Du bist nicht geistesgestört. Nein, überhaupt nicht. Ich kann nur in diesem Moment, wo ich eben dann diese Dinge falsch verstehe oder eben höre, kann ich nicht unterscheiden zwischen Realität und Einbildung. Das geht nicht. Mhm. Und es ist auch nicht so, wie man das auch so im Volksmund immer sagt, das ist keine Persönlichkeitsspaltung. Nein, das ist keine Persönlichkeit. Dass du von einer Persönlichkeit in die andere schlüpfst manchmal. Das nein, muss. Nein. Mhm. Das ist ja, glaube ich, multiple Persönlichkeit oder so. Das, ja, das ist noch was ganz anderes dann, ja. Ja. Du kannst nicht arbeiten, du bist 21 Jahre alt. Wie lebst du denn da im Moment? Also im Moment leben meine Freundin ist auch krank. Wir leben von Sozialhilfe in der Sozialwohnung. Die habe ich im ersten Monat noch bezahlen können und habe dann darauf gearbeitet, einen Monat lang. Und bin dann allerdings, habe da zwei Nervenzusammenbrüche gehabt, musste dann kündigen. Und seitdem zahlt uns das Sozialamt. Was hat deine Freundin für eine Krankheit? Borderline-Krankheit nennt sich das. Also auch ein psychologisches großes Problem. Ja, ne? Das ist auch sehr ernst bei ihr. Du sagst, du hast keine soziale Kompetenz. Null, ja. Also kannst du dir, aber das geht ja, dass du eine Beziehung kannst du führen mit einem Menschen. Das ist richtig, ja. Was ist denn dir konkret peinlich an deiner Erkrankung? Ja, eigentlich so die Erklärungsnot, in die man kommt. Man muss ja, also die Eltern, die können damit gar nicht umgehen. Die wollen es A nicht wahrhaben oder B nicht verstehen oder C können es nicht verstehen, dass es dem Sohn so geht. Und da muss man halt nur mal erklären, ja, warum hast du denn jetzt nicht eine Lehre angefangen dieses Jahr? Das hättest du doch machen können. Also mit geistigen Krankheiten, so kann man es nennen, ne? Ja. Eine geistige Krankheit ist es schon. Eine seelische Krankheit, ja. Das ist natürlich immer sehr schwer auch zu vermitteln, weil man sich da nicht so auskennt, das kann man sehr abtun, als vielleicht als Anstellerei oder wirklich als Beklopptheit, ne? Ja. Als jemand. Ja, das ist sehr schwer, das habe ich auch mitbekommen, dass das Freunde einfach sehr schwer verstehen. Die konnten das nicht abvollziehen, dass ich mich am Anfang der Krankheit einfach total zurückgezogen habe und total isoliert war. Hast du jetzt noch Freunde? Ich habe einen Freund, mit dem ich telefoniere ganz selten, der ist auch krank, den habe ich in so einer Therapiestätte kennengelernt. Also auch eigentlich sehr vereinsamt lebst du? Vollkommen. Meine Freundin und ich beide. Ist das möglich, dass ihr mal in ein Restaurant geht und essen geht? Ja, wir können so rausgehen, solange wir anonym bleiben, ist das für uns das eigentlich weniger ein Problem, weil man wird nicht angesprochen oder man muss sich ja nicht irgendwie, wenn meine Freundin mit ihren Leuten, die sie so von damals noch kennt, weggeht, kann ich nicht mitgehen, also das geht nicht. Ich habe gerade die Diana, die ja auch ein sehr hartes Schicksal zu tragen hat, ich habe sie gefragt, was machst du den ganzen Tag nur? Jetzt möchte ich dich auch fragen, was tust du? Ja, also ich habe es jetzt glücklicherweise geschafft, mit Hilfe der Tabletten und der Therapie, dass ich wenigstens meinen Führerschein machen kann. Also ich bin jetzt in der Fahrschule, das ist immer wieder ein Kampf für mich, zwar dahin zu gehen, aber ich mache gerade meinen Führerschein. Und das ist kein Problem, nicht, dass du irgendwann mal während der Fahrt irgendwie so ein... Nee, das denke ich nicht. Das kündigt sich schon an, sowas. Das kündigt sich an. Wie sind denn die Perspektiven jetzt bei dir? Hast du die Hoffnung, dass du vielleicht in ein, zwei Jahren doch wieder relativ normal leben wirst können? Nee, das hat man bei mir jetzt innerhalb von diesen vier Jahren nicht hingekriegt, dass ich wieder einigermaßen normal leben kann. Es ging mir eine Zeit lang besser, aber das sitzt dann irgendwie wie so ein Affe im Rücken. Aber wie wird es weitergehen? Du bist ja eben noch so jung. Ja, ich spiele schon mit dem Gedanken, einen Behindertenausweis zu beantragen. Einen Behindertenausweis? Ja, das haben auch einige von den Leuten gemacht, die ich aus diesem Haus kenne. Aus dieser Therapiestätte eben, die haben das gemacht, weil sie... Ist ja auch ein harter Schlag dann, ne? Du hast ja mit Sicherheit auch ganz andere Pläne früher gehabt. Was war dein Wunsch früher, was du beruflich zum Beispiel machen wolltest? Ja, also ich war auf der Fachoberschule und musste die dann abbrechen. Ich wollte eigentlich erst mal mein Abitur machen und danach habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht, was danach kommt. Ich bin auch mal auch ein bisschen und schreibe ein paar Geschichten, dass ich da vielleicht mal was draus machen kann. Das wäre möglich, dass ich mal irgendwas an Verlage schicke, was ich schreibe. Und dass die vielleicht das mal nehmen von mir. Ich stelle mir die Situation auch in eurer Wohnung sehr schwierig vor, wenn du bist schon sehr krank und sehr kompliziert krank und deine Freundin hat ebenfalls eine psychologisch sehr komplizierte Erkrankung. Ja. Dass ihr euch da nicht, zieht ihr euch denn nicht gemeinsam noch mehr runter? Also was so ist, ist, dass seitdem sie mit mir zusammen ist und ich halt daheim bin, dass sie einfach auch mehr rumliegt und dass wir beide immer lethargischer werden. Das ist wirklich so. Also, aber wir unterstützen uns eigentlich, wo wir können und lassen aber die Therapie bei den Therapeuten, die nehmen wir nicht mit in die Beziehung, weil das hat uns eben auch ein Psychiater gesagt, ein gemeinsamer, der hat gesagt, dass das nicht geht, dass man sich nicht therapieren kann innerhalb der Familie, innerhalb, also in der Beziehung kann man sich nicht therapieren. Also das Also Sebastian, ich wünsche dir auch. Es ist nur ein Wunsch. Ja. Aber mehr kann ich nicht sagen. Und es kommt wirklich von Herzen, glaub es mir. Ich wünsche dir auch alles Gute, wie auch immer es sich entwickeln wird. Ja. Und grüße herzlich deine Freundin von mir. Sag ich ja. Und viel Glück für deine Sendung. Dankeschön, Sebastian. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt habe ich noch eine Sarah. Sarah, 21, hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Sarah. So, meine Krankheit, die war mir peinlich. Mhm. Und zwar habe ich ein Augenlicht verloren. Mhm. Das linke Auge. Wie kam das? Das war ein Unfall bei uns zu Hause. Ich komme aus dem Libanon. Mhm. Und es war so, dass damals die Kinder zu Hause geimpft wurden. Mhm. Und das war auch so bei meinem kleinen Bruder, dass er zu Hause geimpft wurde. Und die Spritze, die haben wir im normalen Haushaltsmüll entsorgt. Mhm. Und es war so, dass die Krankenschwester eine gute Freundin von Mama war. Mhm. Und sie hatte ihren kleinen Sohn mitgebracht zu uns. Mhm. Und der hatte die Spritze aus dem Mülleimer genommen und hat mit der rumgespielt. Ja. Das hat aber keiner so bemerkt. Mhm. Und der Kleine ist mit der Spritze aus dem Zimmer rausgerannt, während ich ins Zimmer reinrannte. Mhm. Und sind wir aneinander gestoßen. Und da habe ich die Spritze ins Auge bekommen. Ach. Ja. Und hast das Auge direkt verloren? Ja, direkt nicht. Ich bin dreimal operiert worden im Libanon. Mhm. Es war aber so, damals war der medizinische Stand anscheinend nicht so, so weit entwickelt. Hervorragend, ja. Mhm. Mhm. Und es hat innere Blutungen gegeben und Komplikationen. Und jeder Arzt meinte immer, mit der Operation wird er es hinkriegen. Mhm. Und der davor hätte so und so viele Fehler gemacht. Aber zum Schluss war es so, dass man das Auge nicht mehr retten konnte. Was hat man dann gemacht? Hat man das zugenäht oder hast du ein Glasauge bekommen? Oder? Es war so, ich bin bis zum 17. Lebensjahr mit einem offenen und einem geschlossenen Auge rumgelaufen. Mhm. Weil ich so, ich bin ja auch gewachsen mhm. und die Augenhöhle dementsprechend auch, mhm. aber das Auge ja nicht. Mhm. Das Auge hat die Größe beibehalten. Mhm. Und ist immer wieder ja zurückgewandert in die Augenhöhle und die Augenlider sind dann zusammengeklappt. Mhm, mhm. Also es war ganz zu. Musst du dir vorstellen, wenn du wirklich ein Auge komplett zumachst, ja, das habe ich schon einige Mal gesehen. Bei erblindeten Menschen habe ich das schon gesehen. Ja, genau war es so. Wie sieht das heute aus? Ja, heute sieht es Gott sei Dank ganz anders aus. Ich bin vor 2 Jahren hier in Deutschland operiert worden. Mhm. Und zwar, weil das Auge sich entzündet hatte, mhm. es ist rausgenommen worden und es ist dann Implantat reingemacht worden und jetzt trage ich ein Glasauge. Ah, man hat also das alte, verletzte Auge ganz entfernt? Das ist ganz rausgenommen ganz entfernt. Du hast jetzt ein Auge, das sieht optisch genauso aus wie dein anderes Auge? Ja, nur dass sich das natürlich nicht so bewegt. Mhm. Das ist natürlich klar. Kann man denn mit dem Lid hoch und runter klappen? Nein, das ist bei mir leider so, ich kann das nicht so ganz zumachen. Das heißt, wenn ich so, weiß ich nicht, beide Augen schließen muss, dann geht das nicht so ganz zu. Dann ist da immer noch so ein kleiner Spalt offen. Mhm. Aber so im normalen Leben, man macht ja ständig diese Augen wieder auf und zu. Ja, das geht. Das geht. Das machst du auch dann unbewusst, dass das auf beiden Seiten... Ja, das geht ganz unbewusst. Das heißt, die Peinlichkeit ist jetzt bei dir vorbei, nachdem du dieses Implantat hast. Ja, die Peinlichkeit war... Das war damals sehr, sehr schlimm für mich. Ich, ich wurde sehr oft gehänselt von Schulkameraden, von Jugendlichen. Ja. Und es war so bei mir, es war ja ganz zu. Und ich habe dunkle, schwarze Haare, lange. Mhm. Ich habe die Haare immer so gemacht, dass ich sozusagen so einen Vorhang über das Auge hatte. Und ich weiß das von... Sagt dir Sabine Sinnien noch etwas? Bitte? Sagt dir der Name Sabine Sinnien etwas? Nein. Nein, das war eine recht bekannte Schauspielerin und die hatte einen Tumor im Gesicht und das Auge ist auch entfernt worden und die hat, deswegen erinnert mich das gerade daran, die hat hinterher die Haare auch immer so getragen, sogar auf der Bühne noch. Ja, genau so war es auch bei mir. Mhm. Aber jetzt ist es gut. Jetzt ist es Gott sei Dank gut. Es war so damals, ich habe den Leuten überhaupt nicht ins Gesicht geguckt. Mhm. Ich habe mit denen gesprochen und ich habe aus dem Fenster geguckt oder auf den Boden geguckt oder so. Mhm. Und heute ist es mittlerweile so, ich gucke den Menschen schon ins Gesicht und rede mit denen ganz normal. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele gar nicht merken, dass das ein Implantat ist, oder? Es ist wohl so, dass einige es wirklich erst merken, nachdem wir uns ziemlich lange erst unterhalten haben man sich stundenlang erst ins Gesicht guckt. Mhm. Das Glasauge ist dem anderen Auge exakt angepasst, ne? Wahrscheinlich von der Farbe her, von der Struktur. Von der Farbe, von der Größe, genau. Mhm. Genau, es wird einmal im Jahr immer angefertigt und Es wird dann genau angepasst. So, Sarah, jetzt ist unsere Sendung vorbei. Aber ja, du hast deine Geschichte noch komplett erzählen können. Das freut mich sehr und mich freut auch sehr, dass es dir besser geht und dass man dir hat helfen können. Ja, gut. Alles Gute trotzdem auch für dein Leben. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Alles Gute für deine Sendung. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war unsere Sendung Meine Krankheit ist mir peinlich. In der Technik war Kerstin Klinger. Morgen sind wir wieder da um 1 Uhr im Radio, hier bei SLIFE, unter mir der Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ich wünsche euch eine gute Nacht und freue mich auf morgen. Bin gespannt auf morgen. Bye, bye.